Artikel 31. Es herrscht Vertragsfreiheit. Es ist dem Staat insbesondere verboten, in die Freiheit der Vertragsgestaltung bei Immobilien und Mietverträgen einzugreifen. Recht ist, worauf sich Vertragsparteien in freier Entscheidung einigen. Artikel 32. Eigentum an der eigenen Person. Es ist dem Staat verboten, in die Vertragsgestaltung von Arbeits- und Dienstleistungsverträgen einzugreifen. Recht ist, worauf sich Vertragsparteien in freier Entscheidung einigen. Artikel 33. Das Aktien- und Gesellschaftsrecht muss sicherstellen, dass Eigentum und Verfügungsgewalt an Unternehmensanteilen zusammenfallen. Keinesfalls dürfen Kapitalmarktintermediäre und Treuhänder Stimmrechte aus Unternehmensanteilen ausüben. Dies ist den Anteilseignern vorbehalten. Artikel 34. Abgabenverbot. Eigentum darf in keiner Form mit Abgaben belegt werden. Sind Leistungen des Staates mit Bezug auf Immobilieneigentum auf kommunaler, Länder- oder Bundesebene erforderlich, so sind diese nach dem Äquivalenzprinzip Leistung gegen Geld zu bezahlen. Artikel 34a. Das Recht auf Eigentum und seinen selbstbestimmten Gebrauch durch den Bürger im Zuge der Vertragsfreiheit und der freien wirtschaftlichen Verwendung darf nicht in seinem Wesen eingeschränkt werden. Artikel 34a dieser Verfassung ist unabänderlich. Die Marktwirtschaft als zentrales Nervensystem der freien Gesellschaft. Freiheit und Eigentumsordnung sowie Rechtsstaat sind die Grundlagen einer freien Wirtschaftsordnung, die wir Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennen. Die hierzu bereits formulierten Artikel stellen bereits eine erhebliche Barriere gegen künftige Versuche der sozialistischen Wühlarbeiter dar, diese Ordnung zu unterminieren. Dennoch sollte die Verfassung klarstellen, dass es nur genau eine zulässige Wirtschaftsordnung in der freien Gesellschaft gibt, nämlich die Marktwirtschaft. Artikel 35. Die freie Marktwirtschaft ist die einzig zulässige Wirtschaftsordnung. Der Versuch der Bildung von staatlichen Monopolen, die Etablierung von Wirtschaftsunternehmen im Staatseigentum, die Einschränkung wirtschaftlicher Freiheiten durch den Staat, jegliche Kontrolle von Preisen, Mieten oder Zinsen sowie jegliche staatliche Eingriffe in den Markt, die seine Ergebnisse verzerren, sind verboten. Artikel 35a. Es ist dem Staat verboten, Kapitalkontrollen einzuführen oder die Ein- und Ausfuhr von Kapital durch seine Bürger zu behindern, zu regulieren oder zu erfassen. Artikel 35b. Direkte und indirekte Subventionen jeder Art sind verboten. Artikel 36. Staatsquote. Der Staat darf für seine Aufgaben in all seinen Untergliederungen keinesfalls mehr als 12% des Bruttoinlandsprodukts in Anspruch nehmen. Im Kriegsfall darf er für die Dauer der aktiven Kampfhandlungen einen zusätzlichen Verteidigungshaushalt von bis zu 15% des Bruttoinlandsprodukts verabschieden. Dieser ist zweckgebunden und darf nach Ende der Kampfhandlungen nicht prolongiert werden. Artikel 36 dieser Verfassung ist unabänderlich. Artikel 37. Direkte Leistungssteuern jeder Art von Einzelpersonen wie auch von Unternehmen sind verboten. Artikel 37 dieser Verfassung ist unabänderlich. Artikel 38. Der Staat darf seine Ausgaben durch die Erhebung indirekter Steuern auf Konsum, Energie, Alkohol, Tabak, Zucker und gesundheits- oder umweltschädliche Produkte finanzieren. Die Summe der indirekten Steuern darf nicht höher liegen als die Staatsquote. Der Staat darf kein Finanzpolster von mehr als 1% des Bruttoinlandsprodukts bilden.